Andi und die Anitas entstammen der schrägen Berliner Clubszene. Da ist ihr Schlager-Revival auch anzusiedeln. Zwischen plüschigen Sofas und Kellnern in Teddybär-Outfit sind sie Banditen der Liebe. Kommen wir zu einer Band, der man immer wieder nachsagt, man hört, woher sie kommt. Element of Crime repräsentieren die Seite von Berlin, von der Kritiker immer wieder, also wenn sie in Verbindung mit der Gruppe sprechen, von traurigen Männern in schwarzen Anzügen sprechen. Okay, die Texte und die Musik von Element of Crime sind beileibe nicht lustig, aber sie haben auch irgendwo Humor, auch wenn das nicht immer rüberkommt. Element of Crime mit dem Stück »Wenn der Morgen graut«.